Deutschlandfunk, Rock etc. Ihr müsst zusammenbleiben. Ihr habt noch keine schlechte Platte gemacht. Alle Bands müssen im Lauf ihrer Karriere eine ganz miese Platte machen. Euch ist das noch nicht gelungen. Dieses Statement stammt von einem Plattenfirmenmanager und er meinte damit die Musiker der englischen Band New Order. Sicherlich war das nicht die Motivation für die Musiker, die Band weiter bestehen zu lassen. Der Kern von New Order arbeitet seit 1976 zusammen. Vielleicht spielt ihre Heimstadt Manchester eine entscheidende Rolle in der Biografie der Band. Neben der Popmusik ist Fußball der wichtigste Faktor in der Stadt und davon können sich auch die Musiker nicht lösen. Hören Sie eine Sendung über New Order von Paul Baskerville. Turn My Way von New Order von dem Album Get Ready aus dem Jahre 2001. New Order wurde 1980 gegründet und ging aus der Gruppe Joy Division hervor, deren Sänger Ian Curtis Selbstmord beging. New Order waren Pioniere der Dance-Rock-Fusion und sie standen Ende der 80er Jahre als Besitzer des legendären Clubs der Hacienda in Manchester im Mittelpunkt des Raves. Nach diversen Soloprojekten wurde das erste New Order-Album seit 8 Jahren Get Ready veröffentlicht. Mein Gesprächspartner Peter Hook, der New Order-Bassist, ist im Stadtviertel Old Trafford in Manchester aufgewachsen. Die Heimat nicht nur von Peter Hook, sondern auch die von Manchester United. Ich traf Peter Hook am Vormittag im leeren Old Trafford Stadion. It's funny, I mean, I've been all around the world many, many times, and I've never found anywhere that I'd go to. Apart from Manchester and people. Es ist komisch, ich bin so oft durch die ganze Welt gereist, aber ich habe nie einen Ort gefunden, an dem ich lieber leben würde als in Manchester. Aber manche Leute kommen hierher und sagen, so toll ist es nicht, oder? Taxifahrer weltweit wollen sich immer über Manchester United oder über Oasis unterhalten. Dieses Fußballstadion hat schon immer eine große Bedeutung für mich gehabt. Ich bin gleich um die Ecke als Arbeiterkind aufgewachsen. Meine Freunde und ich kommen vorbei und wir gucken uns die letzten 10 Minuten eines Spiels an, sobald sie die Ausgänge öffneten. Man konnte sich keine Karte leisten. Das war New Order mit der berühmten Maxi-Single Blue Monday 1983. Schon bevor Ian Curtis Selbstmord beging, hatte Joy Division einen sehr coolen Status, vergleichbar vielleicht mit dem damaligen Kultansehen von The Velvet Underground. Die Musik von Joy Division war aus den Punk-Wurzeln entstanden, aber sie hatten Vorbilder wie The Doors und Kraftwerk. Joy Division war im Grunde genommen der Inbegriff der Weiterentwicklung des Punks, den man Post-Punk nannte. Die Gruppe machte einen distanzierten, introvertierten Eindruck und sie galten als unerreichbar. In Wirklichkeit waren sie ganz normal. No, I mean, people were always very surprised when they met us about how normal you were, which seems the strangest thing. I remember we did a gig with the Birthday Party. Die Leute waren oft überrascht, wie normal wir waren. Wir spielten zusammen mit The Birthday Party in Griechenland. Wir hielten die Birthday Party für völlig verrückt. Wir gingen in ihre Garderobe. Sie saßen da und lasen Bücher. Nick Cave sagte zu mir, ich dachte, er würde die Bücher lesen. Wir rannten herum, ließen uns volllaufen und zertrümmerten Sachen wie richtige Hooligans. Es war, als ob man die Rollen vertauscht hatte. Die Birthday Party war ganz ruhig. Wir benahmen uns wie Verrückte. Sie dachten, wir wären Intellektuelle. Wir hatten als Band schon immer eine besondere Chemie, aber ich habe mich immer für normal gehalten. I don't consider myself to be anything other than normal. "24 Hours" von dem Album "Closer" 1980 von Joy Division. Der Sänger von New Order, Bernard Sumner, beschwerte sich irgendwann über Joy Division und auch über das frühere New Order-Publikum. Er meinte, dass ihre Fans entweder verpickelte Studenten oder Fußball-Hooligans seien. Very male-orientated, yeah. The fights used to be amazing. And I could never understand it. Das Publikum war überwiegend männlich. Die Schlägereien bei Konzerten waren unglaublich. Ich konnte es nicht verstehen, weil man behauptete, wir seien intellektuell. Aber wir guckten uns das Publikum an und sie waren gerade dabei, sich gegenseitig die Birne einzuschlagen. Erst als wir in Amerika auf Tour gingen, änderte sich das Image unseres Publikums allmählich. Aber überall in Europa war es überwiegend männliches Publikum. Frauen mochten Joy Division einfach nicht. Transmission von Joy Division. Als Ian Curtis starb, war er nur 23. Er war aber kein klischeehaftes Rock'n'Roll-Opfer. Er starb nicht durch Drogen oder Alkohol, sondern er hatte starke gesundheitliche Probleme als Epileptiker, litt unter Depressionen und kam nicht damit zurecht, dass er eine Affäre hatte und dass dadurch seine Ehe in die Brüche ging. Sein Selbstmord hatte mit der Band nichts zu tun, obwohl seine Texte düster und die Songs ausgesprochen melancholisch waren. Das zweite und letzte Joy Division Album Closer war gerade fertig, bevor er starb, und wurde ein großer Hit. I mean, what happened when we lost Ian was that you lost the guy who used to spot the music. Als wir Ian verloren, verloren wir auch den Menschen, der die Musik bewertet hatte. Er saß da und sagte, das und das war gut. Als wir ohne ihn weitergemacht haben, war kein Berater mehr da. Wenn man mich fragt, vermisst du Ian Curtis, lautet die Antwort eigentlich nicht, weil er immer noch da ist. Nicht körperlich, aber er ist sonst präsent. Ich habe Bilder von ihm zu Hause und die Joy Division-Platten. Ich rede ständig über ihn. Atmosphäre von Joy Division. Es war zweifelhaft, ob die restlichen Joy Division-Mitglieder es ohne Ian Curtis schaffen würden. Sie änderten ihren Namen zu New Order um. Sie versuchten nicht im herkömmlichen Sinne, den charismatischen Ian Curtis zu ersetzen. Der Gitarrist Bernard Summer wurde zum Sänger ernannt. Eine Frau Gillian Gilbert war das neue Mitglied und sie spielte Keyboards. Bernard Summer war das Gegenteil von dem Starsänger. Er war bescheiden und erstmal sogar unsicher. New Order galt in der Anfangsphase als nicht sonderlich professionell, sondern als auf liebenswürdige Weise inkompetent. Peter Hook stellt eine Verbindung zwischen New Order und Manchester United her. Because I think it's such an emotional thing, football, that as soon as that ball kicks off, as soon as that whistle goes, everyone forgets everything. They'll forgive them anything. I mean, I've watched them. I used to come, I had a season ticket, and I've watched them play, and they've been appalling. Fußball ist eine sehr emotionale Sache. Sobald das Spiel angepfiffen wird und der Ball rollt, vergessen die Leute alles. Die Manchester United-Fans verzeihen ihrem Verein alles. Ich hatte früher ein Dauerabo und sie haben damals oft so schlecht gespielt, wirklich erbärmlich. Jedes Spiel war trotzdem ausverkauft. Leute schauen sich das alles an, egal wie scheiße sie spielen. Das New Order-Publikum ist ähnlich treu. Unsere schlechten Live-Konzerte waren schon immer berüchtigt. Wir hatten eine Punk-Attitüde. Wir forderten unser Publikum heraus, weil wir so unberechenbar waren. Bernard und ich schätzten die Unberechenbarkeit des Lebens sehr. Wir taten deshalb einige alberne Dinge. Wir haben zum Beispiel Songs beim Konzert eingebaut, die wir seit 2 Jahren nicht mehr gespielt hatten. Die Songs klangen schrecklich, aber ich dachte, das macht das Leben interessant. Ich sah Bruce Springsteen 2 Mal in Amerika. Er machte an beiden Abenden dieselben Ansagen. Das fand ich fürchterlich. Naja, wir sagen auch oft dasselbe auf der Bühne, nämlich 2 Worte, fuck und off. Deshalb wurde ich Mitglied in der Band, damit ich den Leuten sagen konnte, ihr kümmert mich mal, ich werde tun, was ich will. Well, actually, we do say the same things. It's usually F and off. We do tend to say that a lot. I joined a group because I wanted to tell people to fuck off. Leave me alone, I'm doing whatever I want. True Faith 1987 von New Order. Obwohl New Order 7 Jahre lang pausierten, hatten sie sich nie offiziell getrennt. Sie waren mit Soloprojekten sehr beschäftigt. Bernard Summer hatte zusammen mit Johnny Marr das Projekt Electronic. Gillian Gilbert und der Drummer Stephen Morris hatten das Projekt The Other Two, während Peter Hook zwei verschiedene Bands in der Zeit hatte, Revenge und Monaco. Niemand rechnete mit einem New Order Comeback. The strangest thing about coming back as New Order this time was we were worried about it being being perceived as an 80s. Es war seltsam. Wir machten uns bei unserem Comeback darüber Sorgen, dass man uns als achsige Revival-Bands wahrnehmen würde. Aber wir kamen ungeschoren davon. Unsere Zeitgenossen mit der Human League und ABC wurden mit dem achsige Jahresstempel abgewertet. Wir konnten das vermeiden. Man betrachtet uns als sehr aktuell, Gott sei Dank. Weil wir so lange pausiert hatten, waren wir wieder wirklich gute Freunde geworden. Ich sagte zum Sänger Bernard, wir verstehen uns jetzt wirklich gut. Hoffentlich wird das Album nicht darunter leiden. Wir haben nämlich früher immer unsere Platten gemacht, als wir uns gegenseitig gehasst haben. Bad circumstances. And I did say to Bernard, I said, you know, the strangest thing about getting on is it makes you think you're going to make a shit record. Because every single record you made has been when you hated each other's guts. Crystal von New Order von dem Album Get Ready. Wie beurteilt Peter Hook die Solo-Ausflüge im Nachhinein? In many ways we actually worked harder on the solo stuff than we did with New Order. In mancherlei Hinsicht war die Solo-Arbeit anstrengender als New Order. Unser verstorbener Manager Rob Gretton, der sich übrigens im Grabe umdrehen würde, wenn er wüsste, dass wir im Old Trafford Stadion miteinander sprechen. Er war mal ein City-Fan. Er sagte jedenfalls immer, dass wenn wir uns bei New Order so viel Mühe gegeben hätten wie bei unseren Solo-Projekten, wären wir größer als U2 geworden, dass wir die größte Band der Welt geworden wären. Das war das Solo-Projekt Monaco mit What Do You Want From Me von dem Album Music for Pleasure 1997. Gillian hat zwar New Order erstmal verlassen, aber man muss sich vorstellen, Peter Hook, Bernard Sumner und Stephen Morris arbeiteten zum ersten Mal 1976 zusammen. Sie sind immer noch ein erfolgreiches Team. Yeah, I mean, it does amaze me. You know, sometimes I wake up and think I'm going to wake up every morning and someone's going to go, oh, back to work. Ich bin selbst über unseren Erfolg erstaunt. Manchmal denke ich, ich werde eines Tages aufwachen und gezwungen werden, einen normalen Job zu machen. Letztendlich entscheidend ist die gute Musik, die man macht. Wir haben bisher keine Bauchlandung erlebt. Die Leute wissen, unsere Beständigkeit zu schätzen. Der Chef von unserem alten Label Factory, Tony Wilson, sagte zu uns, ihr musstet noch eine Platte machen, weil ihr noch kein scheiß Album gemacht habt. Alle Bands müssen im Laufe ihrer Karriere eine ganz schlechte Platte machen. Das ist euch noch nicht gelungen. Das ist eine lustige Betrachtungsweise. You've not made yours yet, so you've got to stay together, which is an amusing way of looking at it. Das war Rock etc. mit einer Sendung über New Order von Paul Baskerville.